Dialoge Seite 85. Tatsächlich können meine Willensakte auf keinen wirklichen Widerstand stoßen. Schließlich befinde ich mich in jenem außergesetzlichen Zustande, den die Römer mit einem so schönen und so mächtig energischen Wort Diktatur bezeichneten. Das heißt, ich kann jetzt alles tun, was ich tun will, denn ich bin Gesetzgeber, Vollstrecker, Rechtsprecher, ich bin Heerführer hoch zu Ross. Jetzt habe ich mit Hilfe einer Partei gesiegt, das heißt, dieses Ereignis konnte sich nur inmitten einer tiefen inneren Uneinigkeit vollziehen. Es wird da politische Elemente jeder Art geben, Trümmer einst siegreicher, heute besiegter Parteien, entfesselte Leidenschaften, brennende Begierden, unversöhnlicher Hass, allgemeinen Terror, Leute jeder Anschauung und Lehre, Männer, welche das alte Regime wieder einführen wollen, Demagogen, Anarchisten, Utopisten, alle am Werke, jeder von seiner Stelle aus an der Arbeit, die bestehende Rechtsordnung umzustoßen. Dialoge Seite 86. Was muss man aus einer solchen Sachlage folgern? Zwei Dinge. Erstens wird das Land ein großes Bedürfnis nach Ruhe haben und wird nichts verweigern, der sie ihm schenkt. Zweitens gibt es inmitten dieser Parteikämpfe keine wirkliche Gewalt oder vielmehr gibt es nur eine, das Volk. Nun bin ich ein siegreicher Prätendent. Ich führe, angenommen, einen großen historischen Namen, der auf die Einbildungskraft des Volkes wirken wird. Wie Pistratos, wie Caesar, ja sogar wie Nero. Ich werde mich auf das Volk stützen, das ist das ABC jedes Usurpators.